Erster, wer lernen will, wird klug. Wer keine Kritik mag, ist dumm. Zweiter, Gott freut sich über gute Menschen. Er bestraft Menschen mit bösen Plänen. Dritter, böse Taten geben keine Sicherheit. Gute Menschen stehen fest wie ein Baum. Vierter, eine gute Ehefrau macht ihren Mann stolz. Eine schlechte Ehefrau macht ihn krank. Fünfter, gute Menschen denken an das Recht. Böse Menschen planen Betrug. Sechster, die Worte von bösen Menschen sind gefährlich. Worte von guten Menschen retten Leben. Siebter, böse Menschen gehen unter. Das Haus von guten Menschen bleibt sicher stehen. Achter, man lobt einen klugen Menschen. Wer dumm denkt, hat keinen Erfolg. Neunter, es ist besser, einfach zu leben und zu arbeiten. Wer nur reich tut, hat kein Brot. Zehnter, ein guter Mensch sorgt gut für seine Tiere. Böse Menschen sind grausam zu ihnen. Elfter, wer sein Feld bestellt, hat genug zu essen. Wer unnütze Dinge tut, ist unklug. Zwölfter, böse Menschen wollen Beute machen. Gute Menschen stehen fest und sicher. Dreizehnter, böse Worte bringen den Lügner in Gefahr. Ein guter Mensch entkommt der Not. Vierzehnter, gute Worte bringen Gutes zurück. Jeder bekommt das, was er getan hat. Fünfzehnter, ein Dummer glaubt, er macht alles richtig. Ein Weiser hört auf guten Rat. Sechzehnter, ein Dummer zeigt sofort seinen Ärger. Ein kluger Mensch bleibt ruhig bei Beleidigungen. Siebzehnter, wer die Wahrheit sagt, hilft dem Recht. Ein falscher Zeuge lügt. Achtzehnter, manche Worte verletzen wie ein Messer. Die Worte von Weisen heilen. Neunzehnter, die Wahrheit bleibt für immer bestehen. Lügen halten nur kurz. Zwanzigster, wer Böses plant, hat Betrug im Herzen. Wer Frieden sucht, hat Freude. 21. Guten Menschen passiert kein echtes Unheil. Böse Menschen haben viel Unglück. 22. Gott hasst Lügen. Er freut sich über Menschen, die ehrlich sind. 23. Ein kluger Mensch redet nicht zu viel. Ein Dummer zeigt allen seine Dummheit. 24. Fleißige Menschen werden führen. Faule Menschen müssen für andere arbeiten. 25. Sorgen machen das Herz schwer. Ein liebes Wort macht es froh. 26. Ein guter Mensch findet den richtigen Weg. Böse Menschen verlaufen sich. 27. Ein fauler Jäger fängt kein Tier. Fleiß ist ein großer Schatz. 28. Wer gut handelt, findet das Leben. Ein böser Weg führt zum Tod.